Leuchten wie ein blauer See, im Gebirge umgeben von weißem Schnee. Deine Haare strahlen wie das Licht, das durch die Dunkelheit sich seine Bahnen bricht. Denn du bist meine kleine Sonne, brennt alles auf dieser Welt. In meinem Herzen spricht die reinste Wonne, wenn alles andere auch in Scherben fällt. Auf dieser Welt. Ich liebe deine freche Art, deine Lippen beim Küssen ganz zart. Ich will mit dir auf den Bergen stehen. Beim Aufgehen zu sehen. Denn du bist meine kleine Sonne, mein Ein und Alles auf dieser Welt. In meinem Herzen spricht die reinste Wonne, wenn alles andere auch in Scherben fällt. Auf dieser Welt. Mein größtes Glück, mein perfektes Gegenstück. Wenn wir uns auch mal streiten, so möchte ich dich doch mein Leben lang begleiten. Denn du bist meine kleine Sonne, mein Ein und Alles auf dieser Welt. In meinem Herzen spricht die reinste Wonne, wenn alles andere auch in Scherben fällt. Kleine Sonne, mein und alles auf dieser Welt. In meinem Herzen spricht die reinste Wonne, wenn alles andere auch in Scherben fällt. Auf die